Ja, ich fühlte ihn das erste Mal, als ich 30 Jahre alt war. Und er hat mein Leben völlig verändert. Aber nicht immer erreiche ich ihn. Dann wandle ich zwischen den Ebenen. Doch auch wenn ich ihn nicht habe, spüre ich ihn. Aber wenn alle Erleuchteten diesen Zustand kennen, warum sind dann ihre Lehren so unterschiedlich? Weil sie unterschiedliche Schlüsse aus ihm ziehen. Sie treten aus dem Zustand heraus und versuchen ihn zu erklären, zu deuten, zu interpretieren. Okulpe spricht und ich schreibe mit, habe ein eigenartig schwebendes Gefühl, als befände ich mich in einem Rausch. Ich weiß nicht, wie er es beschreibt, wie er von einem zum nächsten kommt. Später werde ich einen letzten Absatz in meinen Notizen finden, den ich nicht mehr logisch verknüpfen kann. Okulpe spricht über Ähnlichkeiten, über die Knochenzellen, die eine stabile Struktur bilden, ähnlich der Struktur der Galaxien im Universum. Er spricht über Strandwasserrinnsale, Feuerwerke, Gewächse, Blattadern, Verästelungen in menschlichen Organen, im Gehirn, über Trampelpfade und Verkehrswege, über die Form eines Flussdeltas. Er spricht über eine Art Öffnung, die sich aus einem Punkt nach außen vollzieht und gelangt von hier aus zu dem Anfang der Dinge. Am Anfang aller Dinge mag es eine Schwankung in einer Gleichheit gegeben haben, eine Asymmetrie in der Symmetrie. Mit dieser Schwankung mag das Weltall begonnen haben. Es mag ein Rauschen gewesen sein, eine hohe, ungerichtete Energie, die eine Richtung erhalten hat. Sie hat sich in tausenderlei Formen entfaltet und verästelt. Mit dieser Schwankung entstanden Dimensionen, Wellen und Teilchen in Zeit und Raum. Sie hat die Unterschiede des Seins erzeugt, und trotz dieser Unterschiede ist alles eins. Auch der Mensch ist aus dieser Schwankung hervorgegangen. Auch er ist eine Asymmetrie in der Symmetrie. Er sieht die Unterschiede, die Trennungen, die in diesen asymmetrischen Zuständen herrschen. Doch er kann auch die Symmetrie begreifen. Dort ist alles dasselbe. Hier löst sich der Mensch in den Dingen auf und die Dinge in ihm. Er muss keine Angst haben, er ist mit allem verbunden. Der Mensch ist seine eigene Schwingung inmitten von Schwingungen. Man kann sie förmlich sehen, wenn mehrere Menschen zusammensitzen, das Durcheinanderpulsieren, das Aufnehmen und Gegenschwingen der Wellen, ein Steigern und Absinken, ein Wirken eines jeden auf jeden. Der Mensch ist eine Schwingung inmitten von Schwingungen. Und wenn er seinen Kraftdrang überwindet, kann er die Schwingungen genießen. Er schwingt selbst und lässt sich schwingen. Er ist mit sich und allem identisch. Der Mensch braucht keinen Fixpunkt. Der Wunsch nach einem Fixpunkt ist immer dem Kraftdrang geschuldet. Das Universum kennt keine Fixpunkte. Alles ist im Wandel. Alles ist Veränderung und Fließen. Entstehen und Vergehen. Ein einziger Ozean. Alles ist die gleiche Energie in unterschiedlichen Zuständen. Jeder Fokus zeigt das Gesamte. Alles hat den gleichen Ausdruck, alles ist verschieden. Ein großes Fest des einen. Unendlichkeit ist dort, wo sich zwei Parallelen schneiden. Dort, wo das Bewusstsein und Gefühl eins werden. Hier gibt es kein Ich, keinen Raum, keine Zeit. Die Sekunde ist die Ewigkeit. Wir haben kein Alter. Die Räume des Seins öffnen sich, durchdringen sich, konzentrieren sich auf einen Punkt. Alles wird unendlich kompliziert, unendlich einfach. Es gibt kein Ziel mehr. Das Ziel ist der Augenblick, das Sein selbst. Am Ende bleibt nur das Wunder des Lebens. Dieser höchste Zustand, die Energie, das ewig Vielfache des Gleichen, das Selbstsein, das Allessein und die Herrlichkeit, dass man das Leben ist und in diesem Moment erleben darf.